daran zweifelt, sind in dieser Zeit. Hör zu, komm und gib dich nicht auf, auch du bekommst deine Zeit. Jeder Tag ist eine Chance, nutz die Gelegenheit. Und der Weg ist zwar hart und der kostet viel Kraft, doch mit Mut und mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Komm und gib dich nicht auf, auch du bekommst deine Zeit. Jeder Tag ist eine Chance, nutz die Gelegenheit. Mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Mit Mut und mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Wenn du denkst, du hättest alles falsch gemacht und dich gefangen fühlst wie in einem Schacht, vergiss niemals, dass nicht nur du Fehler machst. Niemand ist perfekt und das ist, was ich dir sag. Wenn du dich selber hast, Bruder, lass die Liebe rein. Vergib dir selbst und lass die Liebe rein. Höre auf dein Innerstes und lass die Liebe rein. Und du wirst wieder glücklich sein. Komm und gib dich nicht auf, auch du bekommst deine Zeit. Jeder Tag ist eine Chance, nutz die Gelegenheit. Mit Mut und mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Mit Mut und mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Hab keine Angst, du selber zu sein. Probier dich selber aus, Mann, was willst du sein? Wenn du wirklich du selber bist, dann wirst du Liebe sein. Also mach dich auf die Suche und lass die Liebe scheinen. Und egal was sie sagen, lass die Liebe scheinen. Egal was passiert, Mann, lass die Liebe scheinen. Höre auf dein Herz und lass die Liebe scheinen. Und du wirst wieder glücklich sein. Komm und gib dich nicht auf, auch du bekommst deine Zeit. Jeder Tag ist eine Chance, nutz die Gelegenheit. Mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Mit Mut und mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Hinterhalt, kein Trick und auch kein Desaster. Kann uns hindern, ihn zu gehen und nicht dank dem Vater. Das Feuer brennt so heiß, Mann, es ist wie Lava. Ich weiß, es ist die Liebe, die am Anfang da war. Liebe zu dir selber und Liebe zu Jaja. Und ich sage es immer wieder allen Menschen, Mann. Komm und gib dich nicht auf, auch du bekommst deine Zeit. Jeder Tag ist eine Chance, nutz die Gelegenheit. Und der Weg ist zwar hart und er kostet viel Kraft. Doch mit Mut und mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Komm und gib dich nicht auf, auch du bekommst deine Zeit. Jeder Tag ist eine Chance, nutz die Gelegenheit. Und der Weg ist zwar hart, ey, er kostet viel Kraft. Aber mit Mut und mit Liebe hast du ihn bald geschafft. Mit Mut und mit Liebe hast du ihn bald geschafft.